sie nicht und ich hab sie nie gebraucht. Ich scheiß auf MTV und auf die anderen Sender auch. Ich und meine Brüder haben das Kriegsbeil ausgegraben. Wir können es uns leisten, euch als Feinde zu haben. Feige und bestechlich und für das, was sie sagen, nicht bereit. Die Konsequenzen zu tragen. Es hat keine Amnestie für MTV. Keine Amnestie für MTV. Ich zeig dir euch die Wahrheit, doch die Wahrheit macht euch Angst. Angst vor der eigenen Courage oder einfach Arroganz. Auf der Suche nach Geld und dessen Trophäen. Fickt ihr euch durchs Leben und fickt ihr die euch sehen. Ich und meine Brüder haben das Kriegsbeil ausgegraben. Wir können es uns leisten, euch als Feinde zu haben. Feige und bestechlich und für das, was sie sagen, nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ich bin nicht euer Opfer, ich bin euer Feind. Und ich hasse eure doof-naive Beliebigkeit. Dazu! Wir können es uns leisten, euch als Feinde zu haben. Feige und bestechlich und für das, was sie sagen, nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen. Es hat keine Amnestie für